Erster Jesus ging vorbei und sah einen Mann. Dieser Mann war blind geboren. Zweiter seine Jünger fragten Jesus, Rabbi, wer hat gesündigt? War es der Mann oder seine Eltern? Darum ist er blind geboren. Dritter Jesus antwortete, weder der Mann noch seine Eltern haben gesündigt. Gott wollte seine Taten durch diesen Mann zeigen. Vierter, wir müssen die Arbeit von dem tun, der mich gesandt hat. Wir müssen arbeiten, solange es Tag ist. Bald kommt die Nacht, dann kann niemand mehr arbeiten. Fünfter, solange ich auf der Welt bin, bin ich das Licht für die Welt. Sechster, nach diesen Worten spuckte Jesus auf den Boden. Er machte einen Brei aus Speichel und Erde. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes und sagte zu ihm, Siebter, geh zum Teich Siloam und wasche dich dort. Siloam bedeutet Gesandter. Der Mann ging hin, wusch sich und konnte sehen. Achter, die Nachbarn und Leute, die ihn kannten, fragten, ist das nicht der Mann, der hier saß und bettelte? Neunter, einige sagten, ja, er ist es. Andere sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Der Mann selbst sagte, ich bin es. Zehnter, sie fragten ihn, wie wurden deine Augen wieder gut? Elfter, er antwortete, ein Mann namens Jesus machte einen Brei. Er strich ihn auf meine Augen. Er sagte zu mir, geh zum Siloam und wasche dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte sehen. Zwölfter, sie fragten ihn, wo ist dieser Mann? Er sagte, ich weiß es nicht. Dreizehnter, sie brachten den Mann, der blind war, zu den Pharisäern. Vierzehnter, es war Sabbat an dem Tag. Jesus hatte den Brei gemacht und seine Augen geöffnet. Fünfzehnter, die Pharisäer fragten ihn noch einmal, wie kannst du jetzt sehen? Er sagte, er legte Brei auf meine Augen. Ich wusch mich und kann jetzt sehen. Sechzehnter, einige Pharisäer sagten, dieser Mann kommt nicht von Gott. Er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein Sünder solche Wunder tun? Sie waren sich nicht einig. Siebzehnter, sie fragten den Mann, der blind war, was denkst du über ihn? Er hat deine Augen geöffnet. Der Mann sagte, er ist ein Prophet. Achtzehnter, die Juden glaubten nicht, dass der Mann blind war und jetzt sehen konnte. Sie riefen seine Eltern. Neunzehnter, sie fragten die Eltern, ist das euer Sohn? Ihr sagt, er wurde blind geboren. Wie kann er jetzt sehen? Zwanzigster, seine Eltern antworteten, wir wissen, dass er unser Sohn ist. Wir wissen auch, dass er blind geboren wurde. Einundzwanzigster, aber wie er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wer seine Augen geöffnet hat. Fragt ihn selbst. Er ist alt genug und kann für sich selbst sprechen. 22. Seine Eltern sagten das, weil sie Angst vor den Juden hatten. Die Juden hatten beschlossen, wer Jesus als Christus nennt, wird aus der Synagoge ausgeschlossen. 23. Darum sagten seine Eltern, er ist alt genug. Fragt ihn selbst, Rasse 24. Sie riefen den Mann, der blind war, noch einmal. Sie sagten zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Jesus ein Sünder ist. 25. Der Mann antwortete, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Aber eines weiß ich war blind und jetzt sehe ich. 26. Sie fragten ihn, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? 27. Er antwortete, ich habe es euch schon gesagt. Ihr habt nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr vielleicht auch seine Jünger werden? 28. Sie beschimpften ihn und sagten, du bist sein Jünger. Wir aber sind Jünger von Mose. 29. Wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat. Aber von diesem Mann wissen wir nicht, woher er kommt. 30. Der Mann antwortete, das ist doch erstaunlich. Ihr wisst nicht, woher er kommt. Aber er hat meine Augen geöffnet. 31. Wir wissen, Gott hört nicht auf Sünder. Aber wenn jemand Gott ehrt und seinen Willen tut, auf den hört Gott. 32. Noch nie hat jemand die Augen eines blindgeborenen Menschen geöffnet. 33. Wenn dieser Mann nicht von Gott wäre, könnte er nichts tun. 34. Sie antworteten ihm, du bist ganz in Sünden geboren. Willst du uns belehren? Dann warfen sie ihn hinaus. 35. Jesus hörte, dass sie den Mann hinausgeworfen hatten. Er traf ihn und fragte, glaubst du an den Menschensohn? 36. Der Mann antwortete, wer ist das, Herr? Dann kann ich an ihn glauben. 37. Jesus sagte zu ihm, du hast ihn gesehen. Der, der jetzt mit dir spricht, das bin ich. 38. Der Mann sagte, ich glaube, Herr. Er kniete vor Jesus nieder. 39. Jesus sagte, ich bin in diese Welt gekommen, um zu richten. Die, die nicht sehen, sollen sehen. Und die, die sehen, sollen blind werden. 40. Einige Pharisäer waren bei Jesus. Sie hörten das und fragten ihn, sind wir etwa auch blind? 41. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Aber ihr sagt, wir sehen. Darum bleibt eure Sünde.